kannst du es mir sagen. Jetzt kannst du es mir sagen. Jetzt kannst du es mir sagen. Jetzt kannst du es mir sagen. Wir waren die besten Freunde. Ja, fast schon die Brüder. Seit vier Jahren gemeinsam die gleichen Lieder. Du hast mich dazu gebracht, stolz zu sein wie ich bin. Du spar dir deine Erklärung. Es hat auch wirklich keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Doch heute bist du wieder da. Ich kann's nicht glauben. Das alte Feuer lodert wieder in deinen Augen. Manchmal war das es gewesen und du vorüber. Wir sind wieder.